Dialog 2. Darf ich Ihnen Wein nachschenken? Ja, bitte. Für Sie auch? Nein, für mich keinen Wein mehr. Hätten Sie gern noch Wasser? Gern. Haben Sie ein Wasser mit weniger Kohlensäure? Natürlich. Eine große Flasche? Eine kleine ist genug. Danke.